Erster, das Wort des Herrn kam erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft. Zweiter, er fragte mich, ob ich bereit sei, über diese gewalttätige Stadt zu urteilen und ihr alle ihre abscheulichen Taten vorzuhalten. Dritter, ich sollte sagen, dass der Herrgott die Stadt warnt, weil sie durch Morde und Götzenbilder ihre eigene Strafe herbeigeführt hat. Vierter, wegen der Morde und der Götzen bist du schuldig geworden, weshalb dich nun andere Völker verspotten und über dich lachen werden. Fünfter, sowohl nahe als auch ferne Länder werden über dich spotten, weil dein Ruf zerstört ist und in dir nur Chaos herrscht. Sechster, die Anführer Israels nutzen ihre Macht in der Stadt nur aus, um Gewalt auszuüben und Menschen zu töten. Siebter, in deiner Mitte achtet niemand mehr die Eltern, während Fremde, Waisen und Witwen unterdrückt und schlecht behandelt werden. Achter, du hast meine heiligen Dinge verachtet und den Sabbat nicht mehr als einen besonderen Tag geehrt. Neunter, es gibt Leute, die Lügen verbreiten, um andere zu töten, und die an verbotenen Orten Götzenopfer feiern und Unzucht treiben. Zehnter, sogar innerhalb der Familien geschieht großes Unrecht und die Regeln für religiöse Reinheit werden völlig ignoriert. Elfter, die Menschen begehen abscheuliche Taten mit den Ehefrauen ihrer Nachbarn oder vergreifen sich sogar an ihren eigenen Verwandten. Zwölfter, man nimmt Bestechungsgelder an, um Blut zu vergießen, und beutet andere durch hohe Zinsen aus, während man mich völlig vergessen hat. Dreizehnter, deshalb werde ich hart gegen deinen unfairen Gewinn und die Gewalt vorgehen, die überall in deiner Mitte herrscht. Vierzehnter, wirst du noch mutig sein oder Kraft in den Händen haben, wenn ich erst beginne, dich für deine Taten zu bestrafen? Fünfzehnter, ich werde dich unter die fremden Völker zerstreuen und in alle Länder vertreiben, damit deine Unreinheit endlich ein Ende findet. Sechzehnter, du wirst vor den Augen aller Völker gedemütigt werden, bis du schließlich erkennst, dass ich der Herr bin. Siebzehnter, danach sprach der Herr wieder zu mir und erklärte mir die Situation mit einem Vergleich. Achtzehnter, er sagte, dass das Volk Israel für ihn wie wertloser Metallabfall geworden ist, der beim Schmelzen von Eisen und Blei übrig bleibt. 19. Weil ihr alle wie dieser wertlose Abfall geworden seid, werde ich euch nun mitten in Jerusalem zusammenbringen. 20. So wie man verschiedene Metalle im Ofen schmilzt, werde ich euch in meinem Zorn sammeln und durch Feuer zum Schmelzen bringen. 21. Ich werde euch an einem Ort versammeln und meinen Zorn wie ein Feuer entfachen, damit ihr darin vergeht. 22. Wie Silber im Schmelzofen flüssig wird, so werdet ihr die Hitze meines Zorns spüren und erkennen, dass ich gehandelt habe. 23. Wieder kam das Wort des Herrn zu mir, um mir eine weitere Botschaft für das Land zu geben. 24. Ich sollte dem Land sagen, dass es wie ein vertrockneter Ort ist, der am Tag des göttlichen Zorns keinen Regen bekommt. 25. Die Propheten haben sich verschworen und rauben die Menschen aus, wodurch viele Frauen in der Stadt zu Witwen werden. 26. Die Priester verletzen meine Gesetze und unterscheiden nicht mehr zwischen dem, was heilig ist und dem, was unrein ist. 27. Die führenden Männer sind wie Raubtiere, die nur auf Gewinn aus sind und dafür sogar bereitwillig Menschenleben zerstören. 28. Die Propheten verdecken diese Sünden mit falschen Visionen und behaupten, der Herr hätte gesprochen, obwohl das gar nicht stimmt. 29. Auch das einfache Volk wendet Gewalt an, stiehlt und behandelt die Armen und Fremden ohne jedes Recht sehr ungerecht. 30. Ich habe nach jemandem gesucht, der sich für das Land einsetzt und die Mauer verteidigt, aber ich habe niemanden gefunden. 31. Deshalb schütte ich meinen Zorn über sie aus und bestrafe sie so hart, wie sie es durch ihr böses Verhalten verdient haben.